Malberger aus dem ersten Stock ist die Frau, die keine kennt, die man höchstens kurz mal grüßt, an der man meist vorüberrennt. Ihr Mann war mal Beamter, der ist schon lange tot. Und so sitzt sie allein am Tisch, sieht fern und kaut ihr Abendbrot. Und keine sieht sie weinen, wenn sie ihre Runden dreht mit ihrem Dackel an der Leine, dem einzigen, der noch mit ihr spazieren geht. Sie füttert ihre Fische, saugt ein wenig Staub. Der Straßenlärm stört sie nicht mehr. Seit ein paar Jahren ist sie schon halb taub. Manchmal schaut sie aus dem Fenster auf den Spielplatz und den Hof, wo die Jungen Fußball spielen und die Mädchen schreiben, Klaus ist doof. Und keine sieht sie weinen, wenn sie ihre Runden dreht mit ihrem Dackel. Die Hedwig aus der Nummer 10 ist schon im Altenheim. Mit der hat sie Patience gelegt, doch auch das macht Frau Malberg jetzt allein. Und keiner sieht sie weinen, wenn sie